C. Ich möchte mit dem Bus nach Bonn fahren. Ist das möglich? Ja, natürlich. Das dauert aber sehr lange. Sie können mit der S-Bahn fahren. Das ist sehr bequem. Dann sind Sie in einer Stunde in Bonn. Mit dem Zug geht es sogar noch schneller. Nur 50 Minuten. Aber der Zug fährt nicht so oft. Nein, nein. Ich möchte mit dem Bus fahren. Gut. Der Bus fährt um 9 Uhr am Hauptbahnhof ab. In einer Stunde und 30 Minuten sind Sie in Bonn.